Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und wir haben mal wieder Netzstimmen und diesmal besonders selbstbezüglich, weil wir reden bei Netzstimmen über Networking, sozusagen beim Mr. Networking Deutschland, Europa, keine Ahnung, Globus, wie auch immer, der Thorsten Hahn. Thorsten, wer bist du und was machst du jenseits von Mr. Networking? Ja, das hat ja mal jemandem nicht gut gefallen. Nee, da wurde ich ja Mr. Xing genannt. Oh, ja. Im Manager-Magazin hat mich der Redakteur Mr. Xing genannt. Das hat jemandem, der Xing gegründet hat, gar nicht gefallen, dass ich so genannt wurde. Ja, das ist fürs Branding. Jetzt habe ich zwar an jemand anders gedacht gehabt, aber das ist natürlich blöd fürs Branding, ne? Weil dann müsste Ja. dich eigentlich sofort abmahnen. Ja, das hat ja der Redakteur gesagt und nicht ich. Ja, eben. Ich fand das aber auch gar nicht so toll. Also, Ja. ich habe ja auch immer gesagt, dass Xing gar kein Netzwerk ist, sondern eine Plattform, wo man Netzwerke drauf bauen kann. Xing an sich ist eine Softwarehülle Ja. mit Kontakten. Ja. Naja, wer bin ich? Also, wenn ich heutzutage irgendwo ein Formular ausfüllen muss, wo an irgendeiner Stelle nicht nur Vorname, Nachname, Geburtsdatum steht, wie bei Ärzten zum Beispiel, sondern manchmal steht da auch, was sind Sie von Beruf, dann wär ich in der Lage, Geschäftsführer dahin zu schreiben. Das ist aber ja gar kein Beruf, das machen viele. Das ist aber ja nur ein Jobtitel. Ich bin gelernter Bankkaufmann, das ist aber ja nur mein erlernter Beruf, den übe ich gerade nicht aus. Und wenn es da ein bisschen witzig sein soll, schreibe ich mal Clubbetreiber hin. Das ist auch nicht schlecht, ja. Ja, das ist Oder deshalb. Klammer, du könntest Klammer, könntest du reinschreiben. Ich bin Klammer. Ja, das ist immer witzig, wenn du dann den Leuten diesen Fragebogen zurückgibst und die lesen die dann durch. Spätestens, wenn sie bei Clubbetreiber landen, gucken sie dich an, mustern dich von oben bis unten und denken sich so, was ist das jetzt für ein Club, den der Typ betreibt? Das können wir ja vielleicht auflösen. Was ist das für ein Club? Ja, es ist halt jetzt, und jetzt ist das Doofe, das wird doch deinen Zuhörern jetzt passieren, die Aufmerksamkeitsspanne geht jetzt in den Keller, weil wenn du nach diesen Gedanken, die die Leute haben, von Ja, ja, Swinger, ja. Club über Disco Ja, und vor und allem ein Mann Wirtschaft. ohne Haare mit dicker Brille hat und Ja. offenem Hemd, ja, sagt, ich bin Clubbetreiber. Also für die jetzt hier audiomäßig zuhören, ja. Jetzt wird es natürlich total spannend, aber ich habe ja Ja. vorhin schon Und verraten. jetzt fällt die Spannungskurve runter. Das ist halt nur ein Wirtschaftsclub für Bankmitarbeiter. Ne? Das ist dann. Ja, Gott, die brauchen auch mal ein bisschen Spaß, finde ich. Ja. Die haben Ja, ja wir haben sonst auch. nicht viel. Ja, im Gegensatz zu der Annahme, dass es langweilig wäre, Veranstaltungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Banken zu machen, ist das alles andere. Und viele denken mal, die Bankbranche ist spießig und langweilig. Das ist natürlich totaler Quatsch. In der Bank arbeiten nicht nur ausgebildete Banker, da arbeiten ja auch Leute, die irgendwas anderes gelernt haben und dann in der Bank gelandet sind und dann. Das klang jetzt fast so, als wenn du sagst, du was Richtiges gelernt haben. Was richtig ist, ja. Nein, ich feiere ja meine Berufsausbildung auch immer noch. Das war eine tolle Ausbildung. Ja. Nur weil ich diesen Stallgeruch habe, konnte ich dieses Netzwerk hochziehen. Wir haben immerhin über 7000 Mitglieder. Also funktioniert. Ja. Also, was machst du im Banking Club? Ja, nicht wie die Leuchtreklame in deinem Hintergrund andeutet, irgendwelche Tanzpartys, sondern was passiert da? Erzähl mal. Naja, für den Bankmitarbeiter sind wir tatsächlich ein Wirtschaftsclub. Wir verdienen Mitgliedsbeiträge etc. Das ist aber wirklich nur ein Bruchteil unserer Umsätze. Wir verdienen unser Geld als Kommunikationsagentur. Wir bringen halt Unternehmen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen, die Banken was verkaufen wollen. Also irgendwelche Beratungsleistungen, Software, Hardware, schlüsselfertige Rechenzentren oder was auch immer. Ich sage immer bis zum bedruckten Klopapier. Na, Banken haben ja irgendwelche Probleme. Sie müssen Betrug bekämpfen. Sie müssen ihre Daten speichern. Sie müssen, was weiß ich, alles machen. Sie müssen einen Jahresabschluss machen mit einem Wirtschaftsprüfer und so weiter, wie jedes andere Unternehmen auch. Und dann gibt es halt Lieferanten, auch extrem viele in der Bankbranche, auch auf Banken spezialisierte Lieferanten. Und das sind dann unsere Anzeigenkunden in der Zeitung, unsere Sponsoren von Veranstaltungen, Abendveranstaltungen. Wir machen ja Kongresse, Abendveranstaltungen, Webinare und so weiter und so fort. Also im Grunde genommen führen wir diese Interessen zusammen. Der eine hat eine Lösung für ein Problem und der andere, der Mitarbeiter einer Bank, hat ein Problem. Und die beiden Interessenlagen versuchen wir über unser Netzwerk, den Club zusammenzuführen und zu aufzulösen. Jetzt hast du das K-Wort und das Z-Wort gesagt, also einmal Zeitung und einmal Klopapier. Da möchte ich über beide kurz, weil bei Klopapier müsstest du mir was erklären. Zeitung, ihr bedruckt tote Bäume in dünnen Scheiben und verschickt sie per Post. Und Genau. das, also wie lang noch? Oder, also ich meine jetzt so, oder wie lange hast du vor, dass, also was machen die Leute damit? Also Lesen. lesen. Und du Ja. kannst aber doch gar nicht sehen, welchen Artikel sie gelesen haben und ob sie die Anzeige geklickt haben. Das stimmt, das ist auch eine Kritik immer unserer Sponsoren und trotzdem zahlen die Anzeigenkunden für eine Printanzeige oder ein Advertorial, was wir dort veröffentlichen. Das wird ja immer auch online veröffentlicht, ne? Das ist nicht nur Ja, klar. Gruppen. Ja. Aber die Anzeigenpreise für Print sind zwar in den Keller gegangen oder du gibst halt auch Rabatte. Und sicherlich ist die Printlandschaft ist in Bewegung, aber die Preise, die du erzielen kannst für Print, sind dann immer noch einen Tick höher als für online. Und ich nenne das ja immer, das war 2014, also wir machen das Ding jetzt schon seit 11 Jahren, die kommt 6-mal im Jahr. Die kommt als Tageszeitungsformat, die kommt auf 20 Seiten, die kommt in relativ kurzen Artikeln. Also der Standardartikel ist immer eine halbe Seite. Bei einem Tageszeitungsformat bedeutet das, das ist ungefähr eine DIN A4-Seite, also eine Magazinseite, Hochdruckbetankung. Und ich nenne das immer liebevoll, weil wir ja alle über digitale Transformation sprechen, rede ich immer von analoger Transformation. Wir haben tatsächlich diese Zeitung vorher als Online-Zeitung gehabt. Da sind aber die Öffnungsraten dramatisch in den Keller gegangen. Also so als Und dieses durchblättbare super-duper nee, wir PDF haben so in ein so einem PDF komischen verschickt. Wir haben so ein als PDF PDF, verschickt. okay, Das war auch, ja. das war Querformat. Dafür hat man mich Ja. ausgelacht, weil Querformat angeblich nicht funktioniert. Am Bildschirm funktioniert aber nur Querformat. Ja. Ja, aber es gibt immer noch, also es gibt ja heute noch Leute, die verschicken dir ein 100-seitiges Magazin im Hochformat als PDF. Und dann musst du am Bildschirm dann immer so, also Spaltentexte, dann musst du am Bildschirm immer so hoch und runter scrollen, um es zu lesen. Also Das nicht macht. mal doppelseitig. Es gibt ja diese super-duper-Dinger, wo du so doppelseitig und dann immer weiterblättern kannst, wo ich als Mensch, der jetzt knapp die 25 überschritten hat, so wie du auch, ja, sagt so eine, also selbst wenn ich meine Bildschirmbrille aufhab, ja, kann ich den Klumpatschen ja nicht lesen. Ne? Und meistens haben diese Formate ja in der Tat so ein 50, so eine 50-Plus-Zielgruppe. Ne? Die gehen ja nicht auf 35. Also, lass uns mal was für 35-Jährige machen. Ein durchblätterbares PDF-Magazin. Das muss die 35-Jährigen voll. Also keine Ahnung, was da die Agentur. Also wie auch immer. Nee, Ja, wir spannend, spannend. Und hey, wenn sich's verkauft, ne, dann, also, oder ich sag mal, also irgendwie scheint es ja zu funktionieren. Und die ja, Leute also scheinen wir es ja kriegen, auch. also unter anderem ist in jeder Ausgabe interviewen wir einen Vorstand einer Bank, jetzt immerhin seit 11 Jahren. Und diese Interviews würde ich auch nicht so ohne weiteres für online kriegen, für Print. Das ist halt, das wirkt halt immer noch, ich weiß nicht, wie lange noch, ne? Print ist nicht tot. Ich habe mal auf so einer, tatsächlich auch auf so einer Xing-Veranstaltung hier von den Insidern, so aus der Redaktion Xing, die haben ja jahrelang eingeladen zu so einem Sommerfest. Und da ist immer so ein Künstler dabei gewesen, der so Postkarten bemalt hat von Szenen. Und dann hatte ich mich mit einem der Redakteure unterhalten. Und dann habe ich gesagt, die Tageszeitung haben ein Tageszeitproblem. Und das hat er dann aufgeschrieben mit so einer Sprechblase und hat mir diese Postkarte hintergegeben. Die hängt tatsächlich bei mir am Schreibtisch. Wenn die Leute sagen, Print ist tot, dann bin ich der Meinung, man muss da ein bisschen differenzieren. Also die Tageszeitungen haben aus meiner Sicht ein echtes Problem, weil ich, wenn ich das Handelsblatt zum Beispiel abonniert habe, sowohl Print als auch online, dann kriege ich um 18 Uhr am Vorabend, kriege ich die Online-Ausgabe des Handelsblatts und morgens um 7 Uhr in meinen Briefkasten die gedruckte Ausgabe. Die So. veraltete Ausgabe, weil Genau. Trump in der Nacht schon wieder irgendwas gemacht Genau. hat. Genau. So, Ja. das heißt, das, was ich in meiner regionalen Tageszeitung lese, das habe ich wahrscheinlich, wenn es große Schlagzeilen waren, habe ich das meiste schon über den Vortag erlebt oder gesehen in sozialen Medien, was auch immer. Und dann kommt meine Zeitung auf den Frühstückstisch und dann ist es irgendwie nur Wiederholung sozusagen. Ja. Da müssen sich die Tageszeitungen tatsächlich was einfallen lassen. Gibt es Ja. Ideen, ne? Also du kannst sagen, aber Heute ist das auch nicht mehr so, dass du, also die wenigsten haben irgendwie so einen super Reporter bei irgendeiner der Zeitungen, egal ob das jetzt Süddeutsche, FAZ oder was auch immer ist, der halt besonders gut schreibt und kommentiert und bewertet, wo die sagen, boah, das ist mir das Geld wert, dass ich nicht die Nachricht lese, sondern die Einordnung der Nachricht Genau, lese. aber ich glaube, der Wolf Schneider hat das mal gesagt, dass die Tages- oder Wochenzeitung eigentlich hergehen muss und sich von dem Thema Nachrichten lösen muss und diese Vertiefung und Einordnung, um mir wirklich was zu erklären und vielleicht auch wirklich investigativ noch mehr zu arbeiten und nicht dieses, jetzt formulieren wir mal DPA und AP oder irgendwas um, ja. Und wursten da vielleicht noch einen Kommentar daneben. Manchmal der Kommentar, ja, von mir aus noch, ja, aber so eine richtige Einordnung, die mir erklärt, okay, das hängt jetzt mit dem zusammen und wenn das passiert, wenn die das machen würden, warum machen die das nicht, dann würde nämlich das passieren und sowas. Dafür müssen die Leute natürlich bereit Weil sind, Geld auszugeben. dafür würde ich sowohl eine digitale als auch eine andere. Also wir haben die SZ am Sonntag, also nee, die SZ am Wochenende abonniert. Da kommt also immer Freitag die SZ mit Magazin und samstags die Samstags-SZ. Ja. Gut, ich habe dann dennoch die Tendenz, die Artikel rauszureißen und zu stapeln. Ja. Und meine Frau sagt immer, sieh doch, ja. Und dann lese ich sie mal und denke, ja, das war jetzt eigentlich ganz gut. Und es gibt so bestimmte Dinge, die ich immer lese, wie Sprachlabor und und natürlich das Streiflicht auf der ersten Seite und so weiter und so fort. Ja. Wir haben übrigens mal versehentlich die FAZ bekommen und meine Frau hat dann, ich habe es gar nicht probiert. Und meine Frau hat dann, also nicht gekauft, sondern halt bekommen, die war im Briefkasten statt der SZ. Meine Frau hat dann probiert, die zu lesen. Ging nicht. Also das war Ja, es war so. auch interessant, ne? Auf jeden Fall. So, das andere ist, weil du gesagt hast, Klopapier bedrucken. Ich weiß nicht, ob du mir erklären kannst, aber ich verstehe diese, also weder bedrucktes Klopapier, außer, Moment, ich kann dir einen Fall zeigen, wo ich es eigentlich cool finde. Aber auch erst nachher, auch dieses das bedruckte Papier, was man dann aus diesen auf den Bahnhoftoiletten aus der Wand zieht und so. Ich verstehe diese Werbeform nicht, weil ich Ich auch stelle mir nicht. dann wirklich vor, jemand zieht es raus, hat nasse Hände, oder eben ist an einer anderen Stelle und hat andere Themen und liest dann, bevor er irgendwas mit dem Papier macht, oh, es gibt da, und meistens ist es ja Werbung für irgendwas vollkommen Abstruses, irgendwie, also was heißt abstrus, aber irgendwie Druckluftreiniger oder irgendwas, ja, also irgendwas, das ist ja eigentlich nie Werbung für irgendwas richtig Cooles, ja, wo du sagen würdest, boah, gut, dass ich das jetzt mitkriege, sondern immer Werbung für irgendwas Komisches, ja. Und dann, gut, dann benutzt das und dann zieht er nochmal so ein Ding raus und nimmt es mit. Gut, heute würde man vielleicht sagen, er macht jetzt ein Handyfoto davon und vergisst es dann, aber also Einer, ich ich habe tue das mich mal echt schwer, ich gehört. verstehe diese, nein, war ein Joke, ja, aber ich verstehe verdammt nochmal diese Werbeform nicht. Und wenn Nein, ich jemand, der würde. dieses Video guckt, sie mir erklären kann, dann, also wenn jetzt einer sagt, ja, wir geben da immer eine spezielle Telefonnummer an und fünfmal am Tag klingelt das Telefon, dann sage ich, okay, ich werde nie wieder was über diese Werbeform sagen, außer sie zu loben, aber ich verstehe sie nicht. Also ich verstehe einfach das Konzept nicht. Wobei ich jetzt diese Handtuchpapier-Werbung auch schon extremst lange nicht mehr gesehen habe. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich immer mehr Bahn fahre statt Auto und nicht mehr auf Das, daran liegt das, Autobahnraststätten ja. sitze. Ja, verstehe ich auch nicht so 100%. Ich habe es natürlich als Joke gesagt, dass ich halt, Nee, klar. Aber ich was ich dachte, immer vielleicht weißt definieren du was, will, was ich nicht weiß, ja. nee, was ich damit halt Ja. immer definieren will, ist, dass wirklich die Bank oder Banken halt ja, alles einkaufen. Das sind ja ganz normale Wirtschaftsunternehmen, wie andere auch. Die haben Kantinen, die haben Mitarbeiterzeitungen, Kundenzeitungen, die haben Bürostühle und so weiter und so fort. Reinigungsmittel, whatever, Alles, ja. Das ne? berühmte Und Tor, der berühmte Druckertoner. Druckertoner und so weiter und so fort. Und Ja. Das ist auch tatsächlich so, ne? Wir akquirieren natürlich auch viel und versuchen herauszufinden, welche Unternehmen es gibt, die Banken was verkaufen wollen. Aber ganz neue Firmen oder auch, wir wundern uns auch immer, ne? Dann ruft irgendwie in der Woche ruft eine Firma an und hat gesagt, ja, wir haben mal recherchiert, wir wollen jetzt den deutschen Markt erschließen, wir sind eigentlich in den Niederlanden unterwegs oder was auch immer oder sind schon in Deutschland. Und dann haben wir erkannt, Mensch, Sie könnten ja vielleicht unser Thema mal durch die Branche trommeln. Wie könnten Sie das machen und was kostet das? Und dann stolpern wir über einen Kunden, den wir noch gar nicht kannten und manchmal auch über ein Thema, weil dann der Kunde sagt, ja, wir haben herausgefunden, die Banken brauchen unbedingt dies oder das oder jenes und Sie müssen jetzt dafür sorgen, dass die Banken auch der gleichen Meinung sind wie Das wir. verstehe. Jetzt ist es eine doppelte Bridge, nämlich Niederlande und Toilettenpapierwerbung, um das Papierthema abzuschließen. Und zwar, ich war auf der Tagung von Getting Things Done, von David Ja. Allen in Dings und Momentum.earth. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Die hatten ein sehr cooles Selbst, also so ein Task-Management-Tool gemacht. Und die haben diese komplette Venue, also die haben dann auch erzählt, dass es gar nicht so einfach war, diese Toilettenpapierrollen von Stuttgart nach Amsterdam zu kriegen, weil es halt vollkommen gar nicht. Aber die haben hier diese Toilettenpapierrollen und die gab es am ersten Tag von diesem Event, waren die überall in Riesenmassen gestapelt. Ja. Und ich habe hier noch zwei, ja. Also und ich, aber nicht, also die sind im Büro nirgends anders. Und ich muss nur gelegentlich mal die äußerste Schicht wegmachen. Ich fürchte sogar, die sind hier komplett durchgedruckt. Ich muss gelegentlich mal die äußerste Schicht wegmachen, weil es dann manchmal hier so abflattert, ne? Sobald man die berührt und irgendwie. Aber das fand ich halt mal richtig geil. Also da habe ich gesagt, okay, das verstehe ich. Ja, ich muss das jetzt wieder sichern hier. Und die liegen auch so, dass ich genau drauf gucke. Ja? Also das ist mein Motivations. Get the things done. Ja. Ja? Und gut, also jetzt aber Networking. Und zwar ich habe dich zwar schon halb vorgewarnt und habe dir damit ein Lächeln in dem Nicht-Vorgespräch, dir ein Lächeln aufs Gesicht gedingst, aber dein Ruhm als Networker beruht ja nicht nur auf der Tatsache, dass du den Banking Club gegründet hast und es war dann auch mal eine riesige Xing-Gruppe und so weiter und so fort und du hast es auch anderswo gemacht und dass du die Event machst, sondern der beruht natürlich auch hier worauf, die 77 Irrtümer des Networkings, Punkt, Punkt, Punkt, erfolgreich vermeiden, weil wenn man nur sagen würde, Leute, ihr habt alle Unrecht, wäre ja ein blödes Buch, ne? Also, und Financial Times Deutschland, Thorsten Hahn, so bauen sie Kontakte auf, die sie weiterbringen. Finanzbuchverlag Den und es schon so nicht mehr weiter. gibt. Ja. Ah, nee, den Finanzbuchverlag gibt es noch, die Financial Times gibt es ja nicht mehr. Die gibt es nicht Stimmt. mehr, ne? Also FTD-E, Bibliothek. Also da ist so viel Branding drauf, dass ich jetzt auch wieder final verwirrt bin. Ja? Also Financial Times, FTD, Finanzbuchverlag, naja, wie auch immer. Auf jeden Fall so, und das habe ich damals auch gelesen und fand es eigentlich ganz prima. Und ich habe mir jetzt Folgendes ausgedacht. Und wir werden vielleicht zu unserem Hauptthema so immer so en passant kommen, nämlich die Frage, wie hat sich eigentlich Networking sozusagen postpandemisch oder pandemiebegleitend entwickelt und postpandemisch, wie sieht es heute aus? Was hat sich getan seit, und das Buch hast du nämlich, oh, da ist sogar ein, oh, da hat jemand eine handschriftliche Widmung und zwar eine lange reingeschrieben. Das muss ich mal in Ruhe lesen, weil deine Schrift ist, sagen wir mal, nicht ganz arztmäßig, aber man muss vielleicht ein bisschen, genau, Networking funktioniert, es zeigt sich, viel Spaß bei der Lektüre, genau so. Und ich habe mir gedacht, ich mache Folgendes, wir machen so das Bibelspiel, ne? Also ich blätter das so auf, ich habe das vorhin ein paar Mal gemacht, das war eigentlich immer recht inspiriert, ich blätter das so rauf, piekse rein und spreche dich auf irgendwas an, was da steht, ja. So, Networking 1.0, Kapitel 10. Weißt du, was der Irrtum 39 ist? Den kannst du sicher auswendig, Das weißt du kenne ich nicht. nicht, nee. Networking gleich Irrtum Nummer 39, Networking gleich Visitenkartenpartys. Ja. Und da sagst du natürlich irgendwie die Alten, was die Alten, den Alten, die Rotarier sind, sind den Jungen die Visitenkartenpartys, ist das Networking 1.0. Wenn jeder jedem was verkaufen will, das ist doch ein guter Aspekt. Also das ist auch zwar ein anderer Irrtum auch, Networking gleich verkaufen, aber erzähl doch mal. Also wie ist es mit dem Networking und dem Verkaufen? Wie steht es miteinander? Weil ich meine, wir sind ja nicht zum Spaß da. Ja, das ist immer das Thema, was die Leute sagen, ne? Ich habe ja nichts gegen Verkaufen, ne? Also das wäre ja vermessen, weil ich bin hier auch der Hauptverkäufer im Banking Club. Ich hab Baufinanzierung verkauft. Ich gehe einmal im Jahr auf den Trödelmarkt, verkaufe auch etwas und jedes Unternehmen muss etwas verkaufen. Und ich war 12 Jahre lang Verkaufstrainer. Also ich glaube, ich weiß grob, wovon ich rede. Und trotzdem ist Networking für mich nicht verkaufen. Und das ist bei diesen Visitenkartenpartys, ich war ja auf ein paar, es gab ja auch Organisationen, die da Firmen gegründet haben und dann bundesweit so Visitenkartenpartys gemacht haben, gibt es auch alle nicht mehr. Ich will nicht sagen, habe ich gleich gesagt, ich will da nicht den Besserwisser machen, ne? Aber da kommen halt, und das ist ja bei vielen anderen Netzwerken auch so, ich will auch nicht gegen die Service-Clubs reden. Die haben ja dann auch so ein Ehrenamt und so, machen viele Also gute Sachen. Rotary Lions, Rotary Lions und so weiter, Roundtable. Roundtable. Das Problem ist, das schreibe ich dann noch an einer anderen Stelle, gerade wo so diese Frühstücksnetzwerke zum Beispiel, ne, die sammeln dann in ihrem Chapter, sammeln die ja nach Möglichkeit unterschiedliche Gewerke. Da gibt es also einen Rechtsanwalt und da gibt es einen, der macht Gas, Wasser, Scheiße, und so weiter und so fort. Und jeder von denen, also viele von denen, ich weiß, jetzt trete ich dem einen oder anderen auf die Füße, es tut mir leid, aber es ist halt so, viele von denen gehen ja da rein, weil sie sich eben auch erhoffen, neue Kunden darüber zu generieren, über Empfehlungsgeschäft. So. Und das tun sie deshalb, weil sie ja anscheinend nicht genug Aufträge haben. Wenn sie genug Aufträge hätten und sich vor Aufträgen nicht retten können, dann würden sie ja niemals in so ein Netzwerk reingehen. Also irgend so ein Schreinermeister, der gerade Personalprobleme hat und seine Aufträge gar nicht runterarbeiten kann, der würde sich ja nicht noch den Stress antun, morgens um 6 Uhr dahin zu gehen, damit er noch auf zusätzliche Aufträge kriegt. Also wenn So. du magst, kann ich dazu was sagen, weil ich habe mehrfach mit Leuten, also ich schwöre gelegentlich eben bei einem dieser Frühstücksnetzwerke rum, aber nicht als Mitglied, sondern als Vertreter, weil die haben ja dann Anwesenheitspflicht und wenn die zu häufig fehlen, dann gibt es eins auf die Nase und die können dann sogar rausfliegen, rein theoretisch, ja. Und ich habe da mehrere gefragt, warum bist du eigentlich hier? Und manche sagen es auch, ja, die sagen, Freunde, ich habe genug Arbeit, ja, ich brauche euch nicht, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Aber einer hat mir zum Beispiel gesagt, der hat so Architekturprojekte in ganz Deutschland gemacht und der hat einfach gesagt, dadurch, dass ich so viel unterwegs bin, habe ich überhaupt kein Netzwerk, wo ich mich mit anderen Unternehmern treffen kann. Und ich benutze es hier einfach, damit ich mal ein paar Peers habe, mit denen ich auch mal abends beim Bier oder bei einem guten Wein irgendwie sagen kann, hey, wie machst du denn das und das? Ja, das fand ich auf jeden Fall mal interessant. Und jetzt am letzten Dienstag, sagte auch einer der Handwerker, sagte, ja, also Leute, ich brauche keine Aufträge, aber ihr seid einfach alle so nett. Und ich glaube, das ist zum Teil wirklich, wie heißt es, also so ein Werkzeug der Einsamkeitsprävention für Handwerker und andere Unternehmer ist, ja, die eigentlich sonst nur mit ihrer Familie zu tun haben, mit ihren Kunden, aber eigentlich nie, also auch selbst wenn sie ja irgendwas machen, ja, Heizung reparieren oder wieder richten oder irgendwas, dann kommt ja kein groß inhaltliches Gespräch mit dem Kunden zustande. Also mit meinem Heizöllieferanten quatsche ich immer so ein bisschen, ne? Weil der hat natürlich zum Thema, also der ist da entspannt, ne? Der sagt, ich mache das, der ist jetzt ein bisschen älter als ich, der ist dann bald in Rente und der sagt, ich mache das jetzt noch so lange und dann will eh keiner mehr Heizöl kaufen. Ja? Also der ist da total entspannt, aber wir reden dann auch immer so, was für Heizungen die Leute so einbauen und wie sein Geschäft läuft und wie der Ölpreis sich entwickelt und so weiter. Das machen wir dann immer während, weil der hat nämlich Zeit. Der hat nämlich in der Zeit, wo mein Tank voll läuft oder meine drei Tanks voll laufen, hat der total Zeit. Ne? Und das ist auch immer nett. Ja? Also aber sonst unterhalten die sich ja nicht inhaltlich mit anderen Unternehmern. Ja? Also das kann, das musste ich revidieren. Ja? Also auch wenn ich kein, aber in der Tat natürlich die meisten, da geht es natürlich schon darum, da Umsatz zu machen. Darum haben die ja auch immer einen Autohändler mit drin, weil der haut dann den Umsatz immer auf ein paar Millionen im Quartal, weil ja nicht die Marge zählt, sondern der Umsatz. Ne? Und dann, ja, also und dafür sind auch natürlich Makler gut. Ne? Also die machen die Nullen an die Umsätze in diesen Chaptern. Ja. Aber genau, Verkauf. Also Nein, aber das will ich nochmal richtig Aber stellen. Ne? Also das halte genau. ich, das, also zwei Dinge, also klar, ne, du als Jugendlicher gehst du irgendwie abends auf eine Party in eine Disco und hast einen netten Abend, und als gesetzter Mensch wie wir beide gehst du halt auf eine Businessveranstaltung, die heißt dann Visitenkartenpartys oder was auch immer, hast einen netten Abend, mit diesem Antritt gehe ich da auch hin, nicht irgendjemandem was zu verkaufen, weil denjenigen, denen ich was verkaufen könnte, die sind niemals auf solchen Veranstaltungen. Das, was du gerade beschreibst, das würde ich auch extrem hochhalten. Dafür bräuchte man aber nicht solche Netzwerke, da müssten sie anders ausgerichtet sein, da müsste man überlegen, wie man die finanziert. Aber alle Unternehmer, die da hingehen, und zwar in jedem, egal welches Gewerk, ja, ich bin Unternehmer, ich habe ein Unternehmen, egal ob das jetzt Handwerk ist oder ein Dienstleistungsunternehmen oder sowas, hat ja Probleme. Ja, hat Probleme mit Mitarbeitern vielleicht, weil die gerade gar nicht wissen, ich will einen Mitarbeiter loswerden oder ich will einen suchen oder ich habe einen Mitarbeiter, der ist schwer krank, was muss ich da machen? Oder ich hab ein Problem mit dem Steuerberater oder was auch immer. Also jeder Unternehmer stößt ja in seinem Arbeitsalltag auf unternehmerische Probleme. Und dann kann ich mir natürlich immer einen direkten Berater nehmen mit einem Tagessatz. Oder aber ich habe ein Netzwerk von honorigen Unternehmern, die sich regelmäßig treffen und sich gegenseitig unterstützen, ja, bei eben diesen unternehmerischen Und Alltagsfragen. jetzt weniger bei dem Thema, vielleicht auch mal, ja, aber weniger beim Thema Sales, sondern Genau, sondern beim Thema Unternehmensprobleme, ja. Und das in einem Netzwerk sozusagen auf kleinem Dienstweg regeln zu können, das halte ich extrem hoch, ja. Wenn es ein Netzwerk gibt, wo sich jeder nur gegenseitig was verkaufen will, und das war ja bei diesen Visitenkartenpartys so. Und ich meine, wie oft bin ich bei Xing-Events, Visitenkartenpartys und so? Du läufst dann halt einem Versicherungsmakler und dann über den Weg, und das Erste, was er dich fragt, ist, wo hast du deine Versicherung? Ja, und dann denkst du dir so, warte mal, eben, bevor ich die Frage beantworte, ich muss mich schnell mal einen Kölsch holen. Oder bin ich weg? Weg bist du, ja. Oh, ich sehe da hinten gerade, ja, genau, ja. So. So die kleinen Networking-Tricks, die flechten wir hier ein. Ne? Oder hinten ist jemand, mit dem muss ich dringend was fragen, Ja, genau. Und ja, aber bei dem Thema, wenn es halt um Sales geht und die Leute genau. deshalb dahin gehen und dann hoffen, dass sie auch von den anderen was zu vermittelt kriegen, und selber aber nicht, und das ist das, was ich sehr stark kritisiere, wenn ich selber dahin gehe, weil ich selber meine Dienstleistung, die ich beherrsche, wo ich eine Ausbildung gemacht habe, ich habe ein eigenes Unternehmen und so weiter, und ich kriege die aktuell nicht richtig an den Mann. Warum soll dann, also nehmen wir mal meinetwegen Gas, Wasser, Scheiße, ja? Und ich kriege nicht genug Installationsaufträge. Jetzt ist in meinem Netzwerk auch noch ein Rechtsanwalt, der hat noch weniger Ahnung von Installationen. Warum soll der denn mit seiner Kenntnis meine Dienstleistung verkaufen können? Das wird noch schwieriger, als ich das machen kann, ja? Ja gut, das ist ja jetzt noch so ein Fall. Ich sage mal, da ist verhältnismäßig offensichtlich. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel dem Anwalt einer erzählt, ah, ich war heute zu spät, mein Klo ist verstopft, es war alles überschwemmt, ich muss erstmal, und da kann er sagen, ist das Klo denn noch verstopft? Dann sagt der andere, ja, und dann sagt er, ich kann Ja. Ihnen da, ja, haben Sie denn jemand, der und so weiter. Jetzt bei Anwalt oder Versicherung, da denke ich halt immer, und das haben ja auch, ich habe das auch mal Anwälte gefragt oder auch mal mit Leuten auch bei diesem Frühstücksnetzwerk besprochen. In der Regel hat man ja schon einen Anwalt. Ne? Man kennt schon einen oder man hat einen Versicherungsmakler oder man hat eine Versicherung, bei der man ist, oder man hat einen Steuerberater oder. Ja? Und dann ist ja nicht so, dass man sagt, jetzt habe ich einen neuen Steuerberater kennengelernt, jetzt wechsle ich mal schnell, weil der ist ja sofort wieder auf dem Stand. Ne? Nein. Ja? Also, weil jeder hat ja so seine Besonderheiten und so weiter und so fort. Ne? Also, also es gibt ja so Gewerke, das ist offensichtlich. Also wenn ich in eine Schuhhandlung gehe, muss ich ja nicht fragen, okay, und was machen Sie beruflich? Ne, sondern ich weiß, der verkauft Schuhe. Jetzt kann er mir zwar irgendwas erzählen, dass wenn ich Knieschmerzen habe, worauf ich dann vielleicht bei den Einlagen achten muss oder so. Ja, und das pitcht er dann. Ja, und dann weiß ich, okay, der hat jetzt wirklich Ahnung und dann kann ich den auch guten Gewissens empfehlen. Ja, oder wie auch immer. Auf jeden Fall. Aber es gibt ja so Businesses, so wie deins oder meins. Da ist es, da muss erstmal jemand überhaupt verstehen, was du machst, damit und so weiter. Ne? Und das kommt vielleicht mit der Zeit oder wenn er wirklich mal mit dir gearbeitet hat oder sich länger mit dir unterhalten hat. Erst dann kann er erstmal einschätzen, was du machst und er kann einschätzen, wie gut du es machst. Weil bloß, weil ich verstehe, was jemand macht, weiß ich noch nicht, ob das wirklich was taugt oder nicht. Ja, Ja, das ist das, also also insofern, ja. aber du sprichst jetzt einen wichtigen Punkt an. Also ich bin ja nicht, also das schreibe ich ja auch in meinem Buch irgendwann an einer Stelle, die meisten Bezeichnungen für Netzwerke sind ja eher negativ konnotiert. Also das heißt ja hier in Köln Kölscher Klüngel. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter, wenn ein Kind von einem Kunden einen Job kriegt bei dem Unternehmen, dann ist es ein Mitarbeiterkind oder es ist ein Nepotismus lautet ein der. Kundenkind oder was auch immer. Ja, genau. Klüngel, Seilschaften, ich weiß nicht was. Also die meisten Ja. Bezeichnungen für diese Sumpf. Netzwerke sind Sumpf, die sind negativ. Ja. Was ich schade finde, ne? Weil was ist so schlimm daran? Also klar, wenn mich jetzt auf der Straße hier in der Kölner Südstadt fragt mich jemand, sag mal, kennst du einen guten Friseur? Das wird schwierig. Würde ich auch dich fragen, ja, genau. Das wird schwierig, ja. Aber wenn mich jemand fragt, ob ich zu einer bestimmten Dienstleistung jemanden kenne und ich kenne jemanden und ich habe diese Dienstleistung in Anspruch genommen und bin überzeugt von dieser Dienstleistung, warum soll ich die diesen Menschen nicht empfehlen? Also einen Arzt oder wen auch immer. Also ich meine, meinen Zahnarzt, den habe ich schon 100 Mal empfohlen annähernd, weil das wirklich einer der besten Zahnärzte der Welt Dann ist. kriegst du doch schlechter Termine. Das ist gar nicht gut. Nee, nee, nee, ich kriege da immer Termine. Ja, Aber ich habe den schon ist klar. wirklich schon 100 Mal empfohlen. Und weil ich halt einfach extrem überzeugt bin von ihm als Menschen und von ihm als Zahnarzt. Und da stehe ich auch zu. Und das hat nichts mit Klüngel zu tun, weil was wäre die Alternative? Soll ich demjenigen sagen, nee, mach deine eigenen Erfahrungen oder mach ein Ausschreibungsverfahren und geh zu 3 Zahnärzten und entscheide dann, welcher der bessere ist oder was auch immer. Also es gibt nichts Ja, Natürlicheres glaube als halt, Empfehlungen. also hinter diesem Vorwurf steckt, glaube ich, so die Idee, dass ich halt sage, ich mache da jetzt ein Angebot und ich werde nicht genommen und dann wird einer genommen, der das teurer verkauft, weil der mit dem schon 3 Bier trinken war oder nicht, ne? Oder so, ja. Oder weil der Stiefzwilling von seiner Halbschwester ist oder so, ja. Und vielleicht kommt es auch aus so einem gewissen Neid heraus oder sonst was. Ja, Oder auch. ja, Ja, also Neid oder, also es gibt ja auch die negativen Fälle, ne? Also wenn dann halt ja. etwas wirklich an den normalen Regeln vorbeiläuft, diese negativen Fälle gibt es, aber ich glaube, dass die nicht in der Mehrzahl sind und ich glaube, dass Empfehlungsgeschäft etwas ganz Natürliches ist. Wir Ja. erleben halt viele Dienstleistungen. Ich weiß nicht, ob man dafür unbedingt, wenn man halbwegs wach durch die Gegend läuft, irgendwelche bezahlten Netzwerke braucht. Dafür muss man einfach nur mit hellem Kopf durch die Gegend laufen. Und dann ist für mich halt, und das ist ja auch einer der Irrtümer, den ich mal irgendwann formuliert habe. Deshalb, das Buch ist ja uralt und ich würde sagen, es ist, also klar, ich bespreche da auch ein paar Netzwerke, die es vielleicht nicht mehr gibt, aber das ist in seinen Grundformen immer noch hochgültig. Ich sage ja Würdest immer, du es denn aktualisieren wollen? weiß ich nicht. Ich überlege gerade tatsächlich, ich überlege die ganze Zeit, ich habe so 2 Buchideen im Hirn und eins davon würde ich ganz gerne verwirklichen, weil ich ganz viele E-Mails jeden Tag kriege per E-Mail oder LinkedIn oder Xing von ganz schlimmen Akquisitions-E-Mails und die muss ich einfach mal Oh veröffentlichen, ja. diese Nachrichten und mal ein bisschen was Ist dazu das sagen. grundsätzlich interessant für Sie? Ja, oder also ich kriege ja den Oberaufreger, das habe ich aber hier auch in der Firma. Wir sind ja, also die Überschrift dazu heißt leserzentrierte Kommunikation. Und es gibt halt einen Unterschied zwischen absenderorientierter Kommunikation und leserzentrierter Kommunikation. Und du kannst halt drunter, also ich schreibe immer, und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die lächeln auch immer darüber, aber ich bin da echt ein Fetischist und stehe da drauf. Ich schreibe drunter freundliche Grüße nach Frankfurt. Freundliche Grüße Okay. nach München. Und Okay. wenn dann derjenige antwortet, dann hat er das gesehen und dann schreibt er zurück, freundliche Grüße aus München. Und dann merke ich, er hat es nicht verstanden. Ja, wobei ich finde es immer lustig, wenn ich von Leuten, die auch am Bodensee sind, mir dann schicken freundliche Grüße vom Bodensee, wo ich dann denke, okay, du weißt nicht, wo ich bin, oder du Genau. schreibst es immer, ja. Genau. Und Also, das ist das halt. ist dann so, ja, Und das ist genau, halt absenderorientierte das ist Kommunikation. Das heißt so, absenderorientiert, guck ja. mal, lieber Empfänger, ich bin am schönen Bodensee und du wohnst nur in so einem kleinen Pissort. Und ich, Ja, so, und ich schreibe aber freundliche Grüße zum Bodensee. Ja? Und genau. das ist absenderorientiert, das ist leserzentrierte Kommunikation. Leserorientiert, ja. Und die absolut absenderorientierte Kommunikation ist, wenn jeder Abschnitt, und das ist ganz oft, ich hab hunderte Mails gesammelt in den letzten 5 Jahren, wo jeder Abschnitt, das sind 3, 4, 5 Abschnitte in einer E-Mail, und jeder fängt mit ich oder wir an. Ja. Ich habe ein Produkt, wir sind ganz toll, wir haben herausgefunden, dass Kunden, wir. Ja. Und ich denke mir so, ja, Unsere Kunden, aber genau. selbst wenn du von den Kunden redest, unsere Kunden, die gehören uns. Ja. Ja. Aber niemand anders, ja. Katastrophe, Katastrophe, ja, Ja. absolute Aber das Katastrophe. ist doch auch generell das Problem, das muss ich auch vielen Leuten erstmal erklären, ja. Also dieses berühmte Fischköder-Angler-Thema, aber eben auch, dass alle Leute denken, wenn ich jetzt mein Produkt beschreibe, dann ist es für die anderen vollkommen offensichtlich, dass sie das wollen, ja. Und die verstehen auch, was ihnen das bringt. Nein, tun sie nicht, Genau. ja, weil sie eben keine Ahnung haben, weil ich ja Ja. Ahnung habe, ja. Wenn du mir jetzt sagst, ich habe jetzt hier einen Kredit für dich für so und so viel Prozent Zinsen. Ich brauche gar keinen Kredit. Na gut, vielleicht, ja. Aber dann denke ich, ja, ist es jetzt gut oder schlecht? Jetzt muss ich erstmal recherchieren, was sind denn momentan so aktuelle Zinsen? Und die Wahrscheinlichkeit, dass du mir einen Kredit bieten kannst, der davon relevant abweicht, ist ja eingeschränkt, ne? Oder Ja. ich weiß, ja, also Ja. es sei denn, das ist dann irgendwie mit Risiko behaftet oder irgendwas. Oder du sagst, hier so und so viel Prinzip Rendite bei null Risiko. Ja, wo ich dann sage, ja, weiß nicht viel über Finanzwesen, aber 25% Rendite bei null Risiko, Gibt's nicht. da würdest du gar nicht mit mir reden drüber, sondern wüsstest du andere Leute, mit denen du darüber redest, ja. Und so, oder warum arbeitest du überhaupt noch so, ja? Also müsste man ja dann fragen, ne? Nimm doch zwei Ja. Monatsgehälter und lass den lieben Gott einen guten Mann sein. Oder vier. Aber wie auch immer, also dass die Leute immer von sich selber ausgehen und sagen, ich habe diese Zertifizierung als so und so Trainer und das ist ein ganz tolles globales Training von Menschen, dessen Namen ich noch nie gehört habe, der zwei Doktoren hat und ganz berühmt ist. Und so, wo ich dann immer denke, nein. Ja, also ich sage dann immer, okay. Ich habe dir mein Geld gegeben, was habe ich jetzt? Ja, ich habe diese und diese Zertifizierung. Nein, nein, nein, nicht, was du hast. Was ich habe, wenn du mein Geld hast. Ja, du hast mich jetzt gecoacht und wie geht's mir jetzt? Was war vorher scheiße und was ist jetzt viel, viel besser? Ja, Ja, was ist und, mein, äh, also. und, und, und, und aber das ist generell, aber das drückt sich genau in dem auch, das finde ich eigentlich ganz gut, so wie du das Aber das, ich meine, sagst. das, Ja. aber das formulieren wir jetzt ja mantramäßig seit ich denken kann, so ungefähr, ja. Also kennst du das Problem vom Kunden? Nur wenn du das Problem vom Kunden kennst und dann eine Lösung hast und das adressieren kannst an den Kunden, hast du eine Chance, mit dem Kunden ins Gespräch zu kommen. Hat welchen Nutzen? Also ich meine Nutzen, darüber reden wir seit 50 Jahren, ja, reden wir über Nutzen oder Ja. wahrscheinlich noch länger, ja, reden wir über Nutzen, Nutzen, Ja, Nutzen. aber Dann sind Thorsten, ich wir habe doch nur einen Hammer zu verkaufen. Du musst einen Nagel haben. Und ja. zwar 12 Zoll, 5 mm Durchmesser. Ja. Ja, also ich habe doch nur einen Hammer. Genau. Also das fand ich immer ganz witzig. Ich glaube, dieses Buch vom Brian Tracy gelesen über Sales. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Wahrscheinlich irgendwie Sales-Ausrufezeichen oder so, wie auch immer. Und dann habe ich immer gedacht, ja, wenn ich jetzt die Bedarfsanalyse gemacht habe und habe gar nichts, was der Kunde braucht, was verkaufe ich ihm denn dann? Weil er tut ja immer so, als wenn du dann, als zumindest so wie ich es jetzt in Erinnerung habe, oder diese ganzen Sales-Trainer tun ja immer so, als ob du immer irgendwas hast, was der haben will. Du musst es ihm nur erklären, dass er es unbedingt braucht und ein Budget dafür hat. Wie du das machst, weiß ich auch nicht. Das ist noch ungelöst. Also wenn er wirklich gar kein Geld hat, ne? Dann, Ja, dann, ich denke schon, dann dass kann man, aber. jeder Mensch, also jeder Bankkunde, also bei finanziellen Themen, jeder Unternehmer, bei unternehmerischen Themen, jeder hat schon irgendein Thema gerade und hat irgendeinen Bedarf. Ja. Tatsächlich, Aber das sagt. du musst ja die beiden Leute zusammenbringen, die das dann Genau. matchen können, ne? Und Genau. nicht, ich habe dich jetzt, lieber Thorsten, ich habe dich jetzt hier im Video und ich verkaufe dir jetzt was. Na, Genau. du musst jetzt zum Barcamp Bodensee kommen am 4. bis 6. April. Ne? So. Und dann sagst du, habe ich keine Zeit. Dann sage ich, ja, dann, aber ist es wirklich wichtig? Ja, meine Schwiegermutter heiratet. Und dann sage ich, ja, whatever, ja. Also, Ja, keine Zeit aber ist ja also. es ist ja immer so, als ob also in diesen ganzen Sales-Dingern wird ja dann immer erzählt, ja, du kannst ihm auf jeden Fall, ne, nein, gleich noch einen Impuls nötig. Das impliziert ja, Das impliziert ja, dass ich immer irgendwas habe, was ich dem verkaufen kann. Ne? Wenn ich jetzt ein Karstadt bin, dann könnte das ja sein, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwas von dem allem brauche, was da in diesem Gebäude ist, ist ja, oder ich laufe in Netto rein oder in Edeka oder so. Also irgendwas brauche ich wahrscheinlich. Aber da brauche ich komischerweise, da steht ja Sales auch nicht rum. Ne? Also da brauche ich keinen. Also die mir garantiert was verkaufen kann, da brauche ich überhaupt einen. Also ja, Ja, völlig wobei die irre. versuchen es ja trotzdem, Aber ist ja mal mein Sales, also Lieblingsbeispiel, die versuchen ja. es ja trotzdem. Ich gehe, weil ich damals vielleicht hinter meiner Frau in irgendeinen Klamottenladen gegangen bin, die wollte da rein, ich wollte gar nichts kaufen. So, und dann sage ich Ja. aber, damit ich jetzt nicht die ganze Zeit in der Damenabteilung rumhänge, gehe ich mal kurz in der Herrenabteilung vorbei. Ich wollte Ja. nichts kaufen, ich bin nur mitgegangen. So, Ja. ich fahre gerade die Rolltreppe hoch, kommt schon einer auf mich zu und sagt, kann ich Ihnen weiterhelfen? Sage ich, nö, weil ich will ja nichts kaufen. So, jetzt ist er natürlich Ja. vollkommen eingeschnappt. Und was wir nicht gewusst haben in dieser Situation, ist, dass sein Chef gerade gesagt hat, guck mal, da kommt einer, den musst du ansprechen, sonst verkaufst du nichts. So. Jetzt sagt er, guck mal, lieber Chef, der will gar nichts kaufen, das habe ich gleich gewusst. So. Jetzt, ich will immer noch nichts kaufen. Jetzt gehe ich da durch die Ja. Auslagen, Auslagen, Auslagen, ich will immer noch nichts kaufen, ich will immer noch nichts kaufen. Und jetzt sehe ich plötzlich einen Pullover oder eine Jeans und die finde ich ziemlich gut. Und dann hebe ich die hoch und gucke, könnte mir die passen, gucke in das Schild, kostet so viel, wie es mir leisten kann, wühle jetzt in dem Stapel rum, ob ich meine Größe finde. Das sieht jetzt so aus, als würde ich tatsächlich mich für diese Jeans interessieren. Ja, So, in der Tat. jetzt müsste er kommen und sagen: Sagen Sie mal, ich werde das Gefühl nicht los, Sie interessieren sich für diese Jeans. Kann ich Ihnen helfen, Ihre Größe zu finden? Ja? Und Ja. wenn er ein richtig guter Verkäufer ist, sieht er auch meine Größe und sagt: Sie haben wahrscheinlich 33, müsste auch in dem Stapel noch drin sein, lassen Sie mich Ihnen helfen. So. Der kommt aber jetzt nicht mehr, weil er ja Weil du vorher ja eingeschnappt Nein ist. gesagt hast, Genau, ja. ich habe ja Nein gesagt und er sagt, such dir deine Jeans selber, von mir kriegst du sie nicht. Ja? Na, ja, Und genau. dabei ist Vertrieb so einfach. Ja? Ja, ja, Also, ja. weil wenn du den Bedarf siehst, dann kannst du auf den Kunden losgehen. Wenn Dann du den Bedarf spätestens, ja. erfragst, dann kannst du auf den Ja, Kunden zugehen. ja. Hat aber alles nichts mit Networking zu tun. Genau, Das also was ist, also ich zitiere dich jetzt dir selber ins Gesicht, ja, weil ich das immer mache, wenn ich so Vorträge über Networking halte, wenn ich sage, was ist Networking? Ja, und dann gibt es natürlich dieses, ich habe es gerade vorhin gesehen, hast du auch, ne, weil du schreibst ja im Vorwort, mein kleinstes Netzwerk ist meine Familie, sage ich, manche Netzwerke werden wir geboren. Ne, unsere Geburtsfamilie, dann gibt es die Familie, die wir uns dann basteln, wenn wir Glück haben, und so weiter und so fort. Und dann so halbfreiwillige, unfreiwillige Netzwerke wie Klassenkameraden und sonst Genau. irgendwas. Ne, wir haben jetzt 40-jähriges Abi-Treffen, das ist so schon ganz spannend. Total. Und dann gibt's Netz und Arbeitskollegen suchen wir uns auch nicht unbedingt aus, ja. Aber was wir in Netzwerken halt machen, ist Dinge empfehlen, um Rat fragen und so weiter. Und du destillierst es ja zu dem, ich finde, wirklich unübertrefflichen Satz, Netzwerken ist bedingungsloses und großzügiges Geben. Ja? Mir läuft es ernsthaft kalten Rücken runter gerade. Ja? Und dann sage ich immer, so, jetzt sagen Sie vielleicht oder sagt ihr vielleicht, geben und nehmen wäre auch cool. Dann sage ich aber, geben und nehmen, das hat einen anderen Namen. Das heißt verkaufen. Genau. Ja? Also wenn ich jetzt sage, Thorsten, kannst du jemanden empfehlen, der zum Barcamp Bodensee kommt? Ja. Und du sagst, nee, warte mal, ja, genau. Und dann empfiehlst du mir jemanden und dann kommst du und sagst, Oliver, kannst du mir jetzt jemanden empfehlen, der im Banking Club inserieren will? Ja. Dann war das eine, das hat zwar ausgesehen wie eine Empfehlung oder wie zwei Empfehlungen, aber im Prinzip war das ein Tausch von Leistung gegen Gegenleistung und das nennt, Vertrieb. glaube ich, auch der Volkswirtschaftler oder irgendwer oder der Betriebswirt, nennt das einfach verkaufen. Ja, Genau, das war eine so. Verkaufssituation. Ja, genau. Genau. Und wenn ich aber, jetzt halte ich dir einen Vortrag über Networking, aber mich wird dann dein Echo interessiert. Und wenn ich dann aber sage, so, ich helfe jetzt einfach mal Leuten, und meine These ist, dass das, und zwar nicht auf irgendeine esoterische Art und Weise, so das Universum, bla, irgendwas. Und ich glaube auch nicht, dass man mehr zurückkriegt, als man gibt und so weiter und so fort. Aber wenn du Leuten hilfst, das setzt sich in deinem Netzwerk fest. Und dann helfen dir auch Leute, weil die Leute wissen, du bist einer, der hilft, ohne dass er sagt, so, das macht jetzt aber 10% Provision. Aber es ist nicht wichtig, es muss nicht sein. Also es gibt ja, ich habe ja alle Netzwerkbücher gelesen. Da steht ja ganz oft drin, Networking ist geben und nehmen. Und manchmal steht noch der zweite Satz dahinter und geben ist nehmen, geben ist seliger als nehmen. Oder umgekehrt. Oder umgekehrt. Also, und die meisten Menschen reduzieren dieses Geben und Nehmen auf eine bilaterale Austauschsituation. Das ist für mich Vertrieb. Also die wollen dann immer auch selber daran partizipieren irgendwie. Und also ich finde ein Buch tatsächlich im Networking noch gut. Das ist das Buch von Keith Ferrazzi, Never Eat Alone, also geh niemals alleine essen. Da ist so Das die notiere ich erste, mal und dann verlinken wir das, ja. da ist so der erste Teil gut. Das ist so ein typisch amerikanisches Buch vom Tellerwäscher zum Millionär. Der zweite Teil wird dann etwas langweilig tatsächlich, aber die erste Hälfte, die ersten 100 Seiten sind super oder 200 Seiten. Ich glaube, es hat sogar 400. Und er beschreibt halt ganz genau, und das halte ich extrem hoch im Netzwerken. Der sagt halt, Netzwerken ist, wenn ich zwei Menschen miteinander verknüpfe, weil ich in meinem Netzwerk auf einen neuen Menschen treffe und ich unterhalte mich mit dem und dann sage ich demjenigen, wow, ich habe da vor ein paar Monaten jemanden kennengelernt, ihr beiden müsstet euch mal unterhalten, weil ich habe das Gefühl, ihr passt gut zusammen und da geht was zwischen euch so ungefähr. Und dann verknüpfe ich diese beiden Menschen, aber nicht, weil ich daraus eine Provision haben will, nicht, weil ich dann hoffe, dass die beiden mir das Doppelte zurückgeben oder was auch immer, sondern einfach, weil ich ein gutes Gefühl dabei habe, dass die da miteinander reden. Was ich schön finde, ist, wenn ich irgendwann Feedback zu der Situation kriege. Und wenn ich Feedback kriege, kriege ich es halt nicht, ist mir auch gerade egal. Aber das ist etwas, was Menschen, die wirklich in großen Netzwerken auch unterwegs sind, die teilweise auch viel Geld haben, weil sie viel rumkommen oder was auch immer, was die regelmäßig machen, auch in Familiennetzwerken, ist das total üblich. Also zwei Menschen miteinander verknüpfen. Und dann ist halt dieses Ich bin Teil dieser Austauschbeziehung, ist dann auch raus, ja. Und dann ist es auch nicht geben und nehmen. Und was soll ich denn machen? Also diese Bücher finde ich auch so schlimm. Wie soll ich denn das nachhalten? Also soll ich jetzt wirklich immer mit so einem kleinen Büchlein in meinem Jackett rumlaufen und alles aufschreiben, was ich gegeben und genommen habe? Und dann irgendwann liege ich auf einem Sterbebett und dann stelle ich fest, oh Mist, ich habe weniger gegeben, als ich genommen habe. Da muss ich da irgendwie noch eine Ausgleichssituation hinkriegen. Oder was mache ich? Ich vermittle der Nachbarin, also der Tochter meines Nachbarn vermittle ich einen Job. Wie notiere ich das? Mit welchem Wert? Also nehme ich dann das durchschnittliche Gehalt der nächsten 50 Jahre und zinst es mit 5% auf heute ab? Oder, also für mich sind viele Austauschbeziehungen auch gar nicht bewertbar und deshalb ist das totaler Quatsch über Geben und Nehmen und Ausgleich und im Leben, wie du das gesagt hast, esoterisch nehme ich dann auch immer. Nein, wenn ich Netzwerke und Leute miteinander verbinde, dann mache ich das, weil ich daran Spaß habe. Und weil ich das gute Gefühl habe, dass das ein Mehrwert für die beiden ist, aber ich bin aus der Nummer raus. Also ich habe das dann einfach getan und gut ist. Und ja, hoffe ich natürlich, dass mir sowas auch mal widerfährt. Und mir widerfährt das ja auch tatsächlich häufig, wenn man in Netzwerken sichtbar ist. Aber ich mache daraus keine mathematische Formel, ja, im Sinne Das von, ist klar, ja, das muss ich Es irgendwie wird ja auch ausgleichen. immer gesagt, du musst dein Vertrauenskonto aufbauen oder so. Ich überlege jetzt gerade, wo das bei irgendjemand war das. Also gar kein Buch über Networking, sondern irgendwas anderes. Ich glaube sogar bei Seven Habits of Highly Effective People oder so. Da sagt er dann, ja, du musst erst mal eben geben und dann vertrauen sie dir und dann kannst du, was immer, keine Ahnung, irgendwie so, ja. Wo ich dann auch dachte, ja, manches ist halt da in diesem Bereich sehr amerikanisch gedacht, ne? Die haben halt diesen protestantischen Ansatz, Max Weber, bla, irgendwie, ich erkenne an dem Erfolg in der Welt, ob ich sozusagen gerettet bin Ja, aber nach meinem Tod oder so, ja. der Ferrazzi, das ist so eine Situation, da will er an irgendeinen, da trifft er sich mit jemandem und will, dass irgendwie da Leute verknüpft werden und derjenige antwortet ihm dann. Nee, ich brauche den noch für meine. Diesen Kontakt kann ich dir leider nicht weitervermitteln, weil den brauche ich noch für was anderes. Und der ist so der Meinung, man kann so einen Kontakt nicht unendlich oft weitervermitteln. Ich brauche den jetzt für mich selber. Also, da ist auch so eine Theorie darüber, Kontakte verbrauchen sich so ungefähr. Das ist ja Quatsch. Also, wenn ich zwei Leute miteinander zusammenbringe, dann müssen die beiden Leute das Gefühl haben, Das ist auch ein extremer Mehrwert für die beiden. Und dann kann ich das auch 100 Mal machen, weil die sich ja jedes Mal freuen, dass ich die Leute miteinander verbinde. Wenn ich natürlich jemanden permanent nur, also wenn ich jetzt einer Person, die reich, nehmen wir mal, ich kenne einen, der reich ist. Und dann lerne ich lauter Leute kennen, die reichen Leuten gerne was verkaufen. Und ich rufe den immer an, den Reichen, und sage, ich kenne da jemanden, der könnte dein Steuerberater werden. Ich kenne da jemanden, der könnte dir ein neues Fahrrad verkaufen. Ich kenne da jemanden, der könnte und so weiter. Ja, dann wird der natürlich irgendwann sagen, so viel Geld habe ich gar nicht. Kannst du mich bitte aus deinem Telefonbuch streichen, so ungefähr. Aber wenn ich zwei Leute miteinander verknüpfe, die dadurch beide einen Mehrwert erleben, ja, weil sie ein gemeinsames Business aufziehen, weil sie ein Fachproblem gemeinsam lösen oder was auch immer, dann kann ich das 20 Mal hintereinander machen, weil dann dieser Netzwerkkontakt eher wächst, als dass er sich verbraucht, ja. Und das verkennen immer viele bei diesem Thema Networking, ja. Und deshalb. Also ich habe da auch so ein Pet-Peeve, und also das, was du ja sagst, ist oder impliziert, dass die Leute ja miteinander reden. Also selbst, also ich müsste ja, das, ich könnte ja das mit dem Reichen machen, in Anführungszeichen, wenn er mir gerade erzählt hätte, dass er ein neues Fahrrad kauft. Ja, dann ja, Ja, klar. aber sein letzter Fahrradhändler irgendwie schrottig ist. Und Genau. das impliziert ja eigentlich, dass Leute miteinander reden. Und ich finde es immer total spannend, dass ich Kontaktanfragen kriege und dann sage, hey, super, dann reden wir mal miteinander. Und dann sagen die, nee, ich habe es ja einfach nur so hinzugefügt. Ich will nicht, also ich pointiere jetzt, ja, ich will nicht mit ihnen reden. Ja. Also einer hat mir mal so lange Dialoge geschrieben, dass er keine Zeit hat, 20 Minuten mit mir zu reden. Ja. Wo ich dachte, ja, aber Zeit, das zu schreiben, hattest du. Ne? Und ich schreibe dann nur zurück, dass meine Erfahrung ist, dass ich Synergie, also es kommen auch immer die spannenden Synergien, ja. Und dann sage ich immer, meine Erfahrung, dass sich Synergien eigentlich immer nur dadurch ergeben, wenn man miteinander redet. Ja, weil wenn ich nur so nebeneinander her existiere auf LinkedIn oder irgendwo anders oder auch bei irgendeinem Serviceclub oder sonst was, wenn ich so nebeneinander her existiere und in der Ecke sitze und mit keinem rede, dann wird sich mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit ja auch nichts ergeben, ne? Weil eben genau dieses initiale Gespräch halt fehlt. Und wenn ich dem anderen nicht erzähle, was ich für eine Herausforderung, Problem, Frage hab, ja, das Wort Problem ist ja auch böse, aber Frage, nennen wir es mal Frage. Ne? Wenn ich dem anderen nicht erzähle, was ich für eine Frage habe, ja, dann kann der mir ja nicht helfen, weil der kann ja nicht meine Gedanken lesen. Ja? Und ich muss mal ja mit jemand reden, damit ich verstehe, okay, wie kann dem jetzt geholfen werden? Also manchmal auch, wenn ich Leute frage, wie kann ich hatte das früher drin in meinem ersten, also wenn mir jemand eine leere Anfrage schickt, kriegt er ja bei mir immer einen Text. Ich weiß nicht, wie du das machst. Also bei mir kriegt er halt den Text so, hallo, welchem glücklichen oder welchem, wenn ich jetzt schreiben würde, welchen glücklichen Umstand verdanke ich unseren Kontakt, dann könnte das schon wieder als ironisch rüberkommen. Also welchem Umstand verdanke ich die Kontaktanfrage? Ja? Früher habe ich aber auch geschrieben, und zwar durchaus absichtlich, wie kann ich Ihnen helfen? Weil ich immer sage, naja, wenn mir einer eine Kontaktanfrage schickt, den ich nicht. Ich höre dich leider nicht mehr. Liegt es, also du hörst mich noch scheinbar? So, jetzt bin ich wieder. Jetzt müsste ich Ja. dich wieder hören. Ja. Wahrscheinlich habe ich überschätzt, wie lange der Akku von diesem Ding hier hält. Beziehungsweise ich hätte vielleicht ein frisches Mikrofon nehmen sollen. Aber dann geht's jetzt. Ja, jetzt geht's Ich weg. hoffe für die Podcast-Hörer oder die anderen, dass der Abfall in der Tonqualität, beziehungsweise ich könnte probieren. Moment, ich probiere mal schnell das andere Mikro anzumachen. Einmal Puschel wechseln. Ich habe nur ein Puschel. So, Puschel anmachen. Das müsste gehen. Mal gucken, kleiner Tontest. Jetzt wisst ihr, dass es hier wirklich Live und ungeschnitten ist. Test, Test, Test. Bin ich wieder da? Ja, du bist da. Ah, hervorragend. Gut. Also, bis wohin war ich zu hören? Schwierig. Also, ja, genau. Ich Dritte. sage halt, man muss miteinander reden und so weiter. Nee, und dann sagen die, ich sage, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, war mein früherer Pitch. Und dann habe ich halt gesagt, ja. Dann haben die manchmal gesagt, ja, ich brauche nichts von dem, was Sie zu verkaufen haben. Da sage ich, ja, wüsste ich wüsste auch nicht, was ich Ihnen verkaufen soll, weil ich weiß ja gar nicht, ne, was Sie gerade beschäftigt, ja. Oder ich hatte einen angefragt, der macht eben ganz komisch so irgendwelche speziellen Events mit Kindern in der Schweiz oder irgendwas. Und dann hat er gesagt, Sie können mir nicht helfen. Also ich habe gesagt, wir reden und nee. Nichts, was Sie können und wissen, kann mir helfen, wo ich dachte, boah, ist der gut. Ne? Also das ist ja geil, ja. Also der hat einmal kurz mein Foto angeguckt und weiß genau, was ich weiß, was ich nicht weiß, wen ich kenne in der Schweiz, wen ich nicht kenne in der Schweiz und so weiter. Richtig, richtig geil, ne? Also, wo ich denke, ja, warum ist der dann überhaupt auf LinkedIn? Warum will Warum er hat dann er deinen überhaupt Kontakt Kontakt? haben? Nee, oder warum hat er die Kontaktanfrage angenommen? Ja, ach Nee, so, ich glaube, ja. es war so, wir waren Kontakte und ich habe ihm zum Geburtstag geschrieben und ich schreibe halt ihm meine Geburtstagsnachrichten, deswegen quatschen wir ja auch, so nach dem Motto, hey, wollen wir mal wieder quatschen, ne? Und einfach erzählen, was gibt's Neues, ja? Und ja, manche Leute sagen auch, es gibt nichts Neues im letzten Jahr, wo ich dann denke, schade, ja? Hat nichts erlebt. Also, ja, also, aber wie auch immer, ja, und manche quatschen nicht, ob wir uns auch dann 20 Minuten lang voll mit ihrem Gold-Business oder mit irgendwas, was sie da haben, ja, oder mit Pflanzenersatzstoffen. Das muss man dann halt wegatmen, ja, Oh. Nahrungsergänzungsgold, irgendwas. Ja, Multilevel-Marketing. Aber ist okay, ja, genau, das liebe ich besonders. Network, das Das ist ja auch Netzwerk, das heißt Network Network Marketing, ja, Markt. das war zumindest vom Branding her fand ich das smart, aber halt, es ist nochmal eine Möglichkeit, dem Networking ein Bad Name zu geben, was wir vorhin ja schon diskutiert haben. Ja, So, lass uns Vertriebsmodell mal, finde ich super, ne? Also die Vertriebsidee ja. finde ich super. Ja. Das Problem ist halt, dass die Produkte, die darüber vertrieben werden, manchmal unnütz sind, aber es gibt ja vielleicht auch nützliche Produkte. Bin ich Manchmal gar nicht in schon. Abrede. Also nimm Tupperware zum Beispiel. Also ich glaube, so eine Plastikschüssel ist jetzt nicht die Eigentlich? schlechteste Erfindung, aber und ich glaube auch, dass es Zeiten gab, wo Tupperware wirklich die besten waren vielleicht. Aber Ja. durch diese 1, 2, 3, 7, 8, ich weiß nicht, wie viele Stufen da mitverdienen wollen, werden die Produkte im Network Marketing halt in der Regel immer teurer. Das sieht man auch bei Finanznetwork Marketing, dann sind halt die Provisionen höher für ein gutes Produkt im Zweifel, aber du bezahlst dann als Verbraucher einfach zu viel Geld dafür. Ja. Aber generell ist die Grundidee des Nicht Network schlecht, Marketing, oder? finde ich gar nicht so schlecht, aber Ja. wie gesagt, das eine Manko ist, viele Produkte wie Nahrungsergänzungspräparate bin ich jetzt kein großer Fan von. Auch Und nicht. wenn es ein gutes Produkt ist, wird es halt leider über diese Struktur zu teuer. Ja. Ja. Es ist Und aber heute auch gibt so, es auch dass Plastikschüsseln, langfristig die alles, genauso was, gut sind. also gefühlt langfristig alles, was wirklich gut ist, landet irgendwann im Discounter. Also Ja. irgendwann kriegst du das immer. Also ich Ja. weiß noch, wo fiel mir auf mit Orangenölreiniger. Orangenölreiniger gab es lange nur bei so komischen Bürstenmärkten. Weißt du, diese Märkte, wo es Bürsten gibt und Klamotten und chirurgische Instrumente fand ich auch spannend, ja, wo ich denke, what? Ja, also was haben die Leute da für ein Hobby? Kratzen die damit die Farbe irgendwo ab oder was machen die mit diesen Skalpellen? Ja, also oder es gibt irgendwas in der Welt, wovon ich also diese Hast du damals nicht, als es im ZDF noch Telekolleg gab, den Kurs Hobbychirurgie belegt? Nee, da habe ich immer den Herrn Graf dabei zugeschaut, wie er Mathe erklärt hat. Das war also eine Züte. Aber wie auch immer, auf jeden Fall. Und irgendwann, jetzt kriegst du einen Netto, ne? Ja. Also anfangs war das sowas, so, Orangenölreiniger kriegen sie nur, das gibt es nicht im Laden, ne, und so weiter. Und irgendwann, da kannst du auch sagen, jetzt warte ich 5 Jahre, wenn es was taugt, dann kriege ich es beim DM in der Drogerie, wo die Tabletten da sortiert sind, ne, die 823, die du reinwerfen kannst, damit es dir endlich gut geht. Ja. Wie auch immer. Ich würde jetzt irgendwie zum Schluss dann doch noch versuchen, obwohl wir sind schon ein bisschen drüber, aber hey, ich meine, Leute, wenn ihr noch da seid, ne, ich mache mal den Schlusspitch jetzt, weil ich am Schluss vergesse ich ihn immer, ja. Gebt uns 2 Daumen nach oben oder 6 Sterne, wenn bei euch nur ein Daumen nach oben oder 5 Sterne geht, das ist vollkommen okay. Und abonniert diesen Kanal und so weiter und so fort, ja. Sternchen, Like, Follow und so weiter. Aber jetzt wollen wir noch kurz vielleicht zum Hauptthema kommen, Networking während und nach der Pandemie. Also wir versuchen das zu komprimieren, dass wir vielleicht höchstens noch eine Viertelstunde oder so brauchen. Ja, das ist ja das. Also, ich meine, du hast jetzt ein uraltes Buch aus dem Regal gezogen, wo Ja. ich mir denke, klar, so ein paar Sachen, wenn ich da irgendwelche technischen Netzwerke beschreibe, die es vielleicht gar nicht mehr gibt, wie StudiVZ oder sowas, da müsste man es überarbeiten. Und es klingt vielleicht jetzt arrogant, dass ich sage, dass das meiste, was da drin steht, hat heute immer noch seine Daseinsberechtigung. Networking war in der Pandemie schwieriger. Hat uns aber viele Dinge gebracht, wie zum Beispiel Videotelefonie, die die Telekom ja mal auch mit Endgeräten versucht hat. Das hat damals nicht funktioniert. Jetzt ist es irgendwie selbstverständlich. Ich merke aber tatsächlich nach anfänglichen Bedenken auch und Ängsten auch, die noch teilweise bei Leuten da waren, dass man merkt, die Leute möchten schon gerne auch nach wie vor im realen Leben miteinander zusammenkommen und sich austauschen. Ich meine, wenn wir machen ja Fachkongresse, nicht zu allen Themen, eine Bank besteht aus 90 Themen. Wir machen zum Beispiel einen Kongress zum Thema Betrugsbekämpfung. Und da macht es halt Sinn, dass Bankmitarbeiter, die sich fachlich in dem Thema wähnen, dass die sich mit anderen Fachexperten austauschen. Und das funktioniert halt live dramatisch besser als irgendwie virtuell, weil du auch virtuell gar nicht so eine Aufmerksamkeitsspanne hast, einem Tag einer Online-Konferenz zu folgen. Das Ja, wissen wir das aus ist dem richtig Lernmittag. hart. Das ist richtig Ja, hart, das ja. ist richtig hart, ja. Das ist halt, das sind wir aber live, sind wir das geübt. Und deshalb denke ich, das Networking ist, ich sage ja auch, Networking ist so alt wie die Menschheit, weil irgendwie das auch damals, als die Menschen noch in Höhlen gelebt haben, dass es wichtig war, andere Höhlenbewohner kennenzulernen und sich auszutauschen etc., war schon immer wichtig. Deshalb ist Network Working so alt wie die Menschheit, wird auch noch lange überdauern. Und der reale Kontakt, und du hast es auch mehrfach gesagt, ne, dass es so wichtig ist, miteinander zu reden. Und das fällt halt auf einer Veranstaltung, wo die Menschen zusammenkommen, dramatisch einfacher, weil der Veranstalter das ja sozusagen in das System reingibt, dass die Menschen sich unterhalten müssen. Deutlich einfacher. Und deshalb habe ich das Gefühl, das hat ein bisschen gedauert nach Corona, aber im Grunde genommen sind wir jetzt, was das Thema Austauschbeziehungen auf realen Veranstaltungen angeht, so ungefähr wieder bei Vor-Corona-Niveau. Die Leute schätzen das sehr, miteinander in Kontakt zu kommen, sich auszutauschen, Fachexperten zu treffen. Und von daher, wie gesagt, also meine Einschätzung und mein Blick darauf ist, und wir sehen es bei unseren eigenen Veranstaltungen, wir sind so ungefähr wieder auf dem Niveau davor. Waren es halt, und ja, wenn ich jetzt, also das ist natürlich vieles einfacher geworden, aber dann sind wir halt eben auch nicht beim Networking, sondern sind wir eher wieder beim Vertrieb. Natürlich habe ich jetzt heute viele Folgetermine mit Kunden, per Teams oder Zoom oder was auch immer, ja, weil man kennt sich, das ist jetzt gewohnt und das funktioniert super und das möchte ich auch nicht wieder verlieren. Aber gerade so der Netzwerkaufbau und Erweiterung und sichtbar werden und so weiter, das wird weiter auch mit Veranstaltungen funktionieren und das wird seine Daseinsberechtigung beibehalten. Und das wird halt jetzt durch diese Medien, die wir nutzen, die wir jetzt beide auch bei diesem Podcast nutzen, wird halt einfach perfekt unterstützt auch, ja. Also ich will diese neue Technologie, an die wir uns gewöhnt haben, auch nicht mehr wegdenken. Also eine Beobachtung, mein Netzwerk ist während der Pandemie schneller gewachsen als jemals. Also damals mein Xing-Event-Netzwerk noch, weil ich habe 3 Xing-Events pro Woche gemacht. Mal mittags, mal abends mit meistens Fachimpulsen oder manchmal auch freies Netzwerk. Und wir haben irgendwelche Alternativen zu Zoom ausprobiert, wie gab es irgendwas, was halt Leute eins zu eins gematcht hat oder diese Cartoon-Umgebungen, wo du so zweidimensional durch die Gegend gelaufen bist und so weiter. Ich habe knapp 100 Event mit insgesamt 5000 Angemeldeten gemacht, also anwesend vielleicht dreieinhalb oder so. Und mein Netzwerk ist um 1000 Leute pro Jahr gewachsen in der Zeit. Ich war selber ganz überrascht. Und ich hatte auch wo das Xing Bodensee war damals, die Xing Bodensee-Gruppe, waren es dann Leute aus Kiel und wir hatten einen Stadtführer aus Lübeck dabei. Aus meiner Sicht auch ein genialer Networker, der war einfach überall, ja. Das war, auch wenn ich bei Dritten irgendwo war, tauchte der auf und so. Ja klar, weil Stadtführung war halt auch, ne, da war nicht viel und dann konnte er halt das irgendwie da erzählen. Und was sich aus meiner Sicht aber wie soll man sagen, an nicht so schönen Dingen erhalten hat aus der Zeit, ist, dass die Leute sich sehr, sehr spät zu Events anmelden, vor allem wenn die was kosten. Also ich habe es jetzt gerade wieder beim Barcamp Bodensee. Ich muss halt damit rechnen, dass etwa 50% der Leute sich in den letzten 10 bis 14 Tagen anmelden. Ja. Und das ist, also ich habe jetzt einfach noch kein Essen für Sonntag bestellt, weil wenn nur 10 Leute da sind oder so, sage ich jetzt mal, dann gehe ich mit denen einfach in die Pizzeria, ja, dann brauche ich kein Catering zu bestellen, ja. Da bin ich bei dir. Also das sehe ich, also Und das ist so eine, ich nenne es jetzt mal Unart oder so ein Habit, der sich halt eingeschlichen hat, weil damals war es ja so, du weißt ja auch nie, also auch in den Zwischenphasen, wusstest du ja nie, bin ich vielleicht krank, kann ich vielleicht nicht gehen, ja? Und das hat sich irgendwie so, also ich hatte ja gehofft, dass die Leute vielleicht es mal unterlassen, zwischen Mitte Oktober und Mitte März Hände zu schütteln. Das hat sich leider nicht etabliert, ja? Da wird alles wieder, ist alles wieder wie vorher, aber eben, aber das hat sich festgesetzt. Das beobachtest du auch, oder? ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt unbedingt mit der Pandemie zu tun hat. Also es gibt ja zwei Dinge, die mich als Veranstalter kolossal ärgern. Das eine, und wir haben, ich weiß noch, vor ein paar Tagen erst haben wir das gesagt, dass ich gesagt habe, irgendwann gibt es keine Veranstaltung mehr, weil der Trend geht dahin, dass sich die Leute am Vorabend anmelden. Und zwar 100%. Das ist jetzt sehr, sehr übertrieben, sehr pathetisch. Aber in der Übertreibung liegt ja bekanntlich die Verdeutlichung. Also das wird natürlich nicht passieren, aber der Trend ist halt da, ne? Die Leute melden sich immer, immer, immer, immer später an. Und das macht es natürlich für Veranstalter immer, immer schwieriger, solche Veranstaltungen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten auch bauen zu können, weil das Risiko dann halt voll beim Veranstalter ist. Das ist aber tatsächlich nur der eine Teil des Problems. Der andere Teil des Problems, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, mehrfach, glaube ich. Das finde ich noch viel schlimmer. Wenn die Leute sich dann angemeldet haben, dass sie einfach nicht kommen, also diese berühmt-berüchtigte No-Show-Quote, du hast halt Essen bestellt, das wird dann weggeschmissen. Wir haben ausgebuchte Veranstaltungen gehabt und haben irgendwie 20, 30, 40 Leuten absagen müssen und plötzlich waren aber 30 Leute zu wenig da, also es hätten noch ein paar gekonnt. Also dieser maximale Egoismus, auf den letzten Drücker sich anzumelden und dann einfach nicht zu kommen. Und dann wird Essen weggeschmissen oder ich habe jemandem anderen Platz weggenommen. Das ist schon schade. Ob das jetzt mit Corona korreliert, boah, weiß ich nicht, weil der Trend war schon Also vor Corona. bei kostenlosen Events gab es das auch schon. Ich erinnere mich an ein fatales Barcamp München. Da war ich nicht selber in der Orga, aber der in der Orga war, der war nicht erfreut, weil der hatte wirklich gutes Bio, hatte gute Sponsoren, hatte gutes Bio-Essen. Es war kostenlos damals noch. Hat gutes Bio-Essen gedings und hat wirklich, ich sage jetzt mal, containerweise Essen weggeschmissen, weil die Leute sich angemeldet hatten und nicht gekommen sind, weil sie irgendwie, und ich kann mich noch erinnern, ich stand mit dem Organisator und mit dem Alexander Wunschel, standen wir zusammen und haben dann zu dritt überlegt, was können wir machen. Ja? Da hat man sogar überlegt, dass die Leute halt einen Fuffi zahlen oder einen Huni und den dann wiederkriegen. Da haben wir gesagt, nee, da müssen wir mit zu viel Bargeld hier rumlaufen und müssen das alles quittieren und abrechnen. Das ist ein Riesenterz und ein Sicherheitsproblem. Und dann sind wir halt drauf gekommen, wir müssen einen kleinen Eintritt nehmen, dass die Leute, und zwar in einer Höhe, sodass die Leute halt jetzt nicht sagen, ja, also ich sage jetzt mal, für drei, also ich nehme ihn beim Wacken Bodensee für 3 Tage 60 Euro. Das ist ein Joke, das weißt du selber, ne? Also ich Ja. habe praktisch, ich habe einmal Abend-Get-Together, zweimal Lunch, zweimal Frühstück, ja. Also, ja, inklusive Getränke, inklusive alles, ja. Da weißt du, 60 Euro ist eigentlich ein Joke, ja. Zum Teil sind die Getränke etwa halb so teuer, weil ich sie gesponsert kriege, aber eben. Aber es ist halt für die Leute vielleicht so halbwegs ein Motivator zu sagen, ah ja, jetzt habe ich 60 Euro gezahlt, jetzt momentan gibt es Tickets für 40 und sogar jetzt welche für 20 Euro für die 3 Tage. Aber einfach so um gewissen, eben um so eine Verkaufsaustauschsituation zu erzeugen, die indirekt auch so eine implizite Verpflichtung ist, dass die Leute dann auch kommen, ja. Ja, weil, also wenn die Leute das privat bezahlen, dann kann man das hinkriegen. Wir haben tatsächlich ja so eine Zweiklassengesellschaft. Bei uns zahlt der Mitarbeiter einer Bank immer nur 20% des Ticketpreises und Okay. der Dienstleister, also dieser berühmte Verkäufer, der Branchendienstleister nennen wir ihn, also der Mitarbeiter von Microsoft, Hewlett Packard oder wem auch immer, der zahlt halt den vollen Preis, also das Vierfache, das Fünffache. Und wir haben teilweise sogar eine höhere No-Show-Quote bei den Original-Tickets sozusagen, die 800 Euro kosten, als bei denen, die Echt 200 jetzt? Euro. Ja, weil das ist ja ein Business-Ticket. Dieser Consultant von irgendeiner Firma, der hat jetzt für 800 Euro ein Ticket gekauft. Und dann ruft ihn der Chef an und sagt, du musst übermorgen zu einem Projekt bei einem Kunden, da brennt es gerade. Und dann sagt er, ja, aber ich habe ja für 800 Euro ein Ticket beim Banking Club gekauft. Sagt er, ja, aber wenn du da zu dem Kunden fährst, kriegst du 2.500 Euro Tagessatz, dann muss das nicht über dein 800-Euro-Ticket, hat ja eh die Firma bezahlt. Also da merken wir, dass der Preis nicht Gar nicht mehr einen eine Hebel hat Rolle auf die spielt, okay, No-Show-Quote. ja. Ja. Nee, nee. Also was manche Xing-Ambassadoren damals ja auch schon gemacht haben, da gab es aber auch mal einen Skandal, weil einer da war und der Ambassador glaubte, der war nicht da. Die haben halt gesagt, okay, wenn sie halt irgendwie zweimal unentschuldigt, also sich nicht auch schreiben, dass sie nicht kommen, dann buche ich sie aus den zukünftigen Events halt Ja. einfach raus, ne? Also dass man wäre mir jetzt auch zu viel Polizeiarbeit, aber wäre natürlich eine Möglichkeit. Wobei es jetzt natürlich für den Bankmitarbeiter, also es wäre ja für den Consultant schlimmer, wenn keine Kunden da wären, als für den Ja. Kunden, wenn ein Consultant fehlt. Weil den Consultant, mit dem kriegt er ja jederzeit ein Gespräch. Ja, Also genau. der Schmerz ist ja auf der anderen Seite. Also Genau. wenn jetzt die ganzen Bankmitarbeiter sagen würden, das waren ja nur 200 Euro und ich habe jetzt aber irgendwie was anderes, dann wäre es natürlich schlecht für den anderen. Ja. Okay, ja, ich glaube, dann haben wir das auch noch angeschnitten. Liebe Leute, schreibt doch in die Kommentare, wie ihr das mit dem Networking post-Pandemie. Also ich hab vielleicht noch eine kleine Anekdote. Einfach, ich gebe jetzt noch einen Tipp und du gibst noch einen Tipp. Irgendwie so der ultimative Networking-Tipp. Ich war gestern Abend auf einem Networking-Event. Da waren zuerst nur zwei, zuerst waren es nur zwei Frauen, es waren dann nachher noch mehr. Und alle hatten Getränke und standen an den Stehtischen. Die Frauen standen mit dem Rücken zur Wand in einer Ecke, also wirklich auch in einer Ecke, und haben die anderen so angeguckt, wo ich dachte, und ihr seid warum hier? Ja, also gut, die eine, bei der war Deutsch wohl nicht die Muttersprache oder so, aber hey, ich meine, wenn ich schon, und die hatten irgendwie, glaube ich, auch 29 Euro bezahlt, wo ich dachte, okay, das ist nicht, also ich habe auch schon Mist gebaut in der Art, ja, wo ich mich nur mit Leuten unterhalten habe, die ich schon kannte. Das ist zwar auch immer nett und verführerisch, aber eben nicht das Ziel des Abends. Aber also, liebe Leute, also wenn ihr irgendwo seid, ne, stellt euch an die Tische und redet mit den Leuten und stellt euch nicht mit dem Rücken zur Wand und signalisiert, bitte sprich mich nicht an. Thorsten, von dir der ultimative Networking-Tipp. Ja, der geht tatsächlich in deine Richtung. Wenn ich jetzt auf einer Business-Veranstaltung bin, Dann empfehle ich immer, nach Möglichkeit alleine zu gehen und nicht mit Kollegen mitzunehmen oder von vornherein Leute, die ich kenne, und gemeinsam dort auch hinzugehen. Dann geht man gemeinsam zur gleichen Uhrzeit etc. Und dann wird man mit diesen Leuten auch zusammenstehen. Ich empfehle immer, den Mut aufzubringen, alleine auf solche Veranstaltungen zu gehen, weil da kommt man automatisch in Kontakt, dann fällt es einem auch in der Regel leichter, weil dann will ich ja jetzt nicht wie Pik 7 da in der Ecke stehen. Dann das hilft in der Regel, mit fremden Leuten in Kontakt zu kommen, weil wenn ich nur mit den eigenen Mitarbeitern, Kollegen oder was auch immer spreche, dann kann ich mir das Geld auch sparen. Dann hätte ich mich mit denen auch in irgendeiner anderen Bar treffen können, sozusagen. Den würde ich ultimativ erweitern. Ich nehme gelegentlich meine Frau mit zu solchen Events. Und denn nach den ersten zwei, drei Events habe ich zu ihr gesagt: Frau, ist super, wenn du dabei bist, ja? Aber ich koppel mich ab, weil solange du neben mir sitzt, ich habe dann an einem Abend mit zwei anderen Leuten geredet. Ja? Und habe gesagt, und das, also ist ja nicht so, dass wir uns sonst nie sehen, ne? Also, und das hat sie verstanden. Und jetzt ist es ganz klar, dass wenn wir so irgendwo hingehen, dass dann auch zwischendurch jeder seiner Wege geht. Ja? Und das ist ja auch nicht schlecht, weil man dann im Zweifelsfall noch mehr Kontaktoberfläche hat. Ja, Ja? auf jeden Also Fall. es ist ja auch ganz objektiv. Aber ich gehe ja nicht, also weil wenn ich einen Abend mit ihr verbringen will, dann gehen wir ins Kino oder essen. Ja, Genau. aber wenn wir eben zu einem Networking-Event gehen, und sie ist halt nicht selbstständig, aber hat auch, schadet ihr auch nicht, wenn, also jetzt schadet ihr Business auch nicht, wenn sie Leute kennenlernt. Oder der Organisation, bei der sie arbeitet. Und insofern ist es dann nicht so, dass sie nichts davon hat. Ne? Aber, und das war dann auch, ja, ich habe dann gesagt, hast du jetzt selber gemerkt. Ne? Ich habe mit genau 2,5 Leuten geredet heute Abend. Ja, und das ist halt sonst, ist es halt anders. Das machen halt, das ist ja bei Und unseren Kongressen auch so, ne? Da kommt halt eine Firma hin, die zahlen viel Geld dafür, einer redet auf der Bühne und die stehen die ganze Zeit beim Essen zu dritt oder zu viert von einer Firma zusammen. Und ich denke mir so, wenn ihr einen Workshop macht, dann macht den doch unter euch. Aber wenn ihr doch hier seid, wollt ihr doch eure Kontaktfläche erweitern, wie du das gerade auch erklärt hast, Oder dann verteilt euch doch. ich habe es kürzlich erlebt bei einem Event, das war sowas, da waren Stadtwerkevertreter und städtische Vertreter und Vertreter von Energieunternehmen und Energieberater und so weiter und so fort, ja. Und dann ist mir aufgefallen, die Stadtmitarbeiter mit ganz wenigen Ausnahmen standen alle um einen Stehtisch rum, aber auch so acht oder so, also richtig so eine Traube, die auch signalisiert hat, hier ist kein Lass mich in Platz Ruhe, mehr, ne? ja. Und da habe ich dann auch gedacht, eigentlich ist es jetzt nicht euer Job. Ja, also ihr könnt es zwar so auffassen, dass wenn jetzt der Networking-Teil beginnt, dass ihr jetzt Feierabend habt, aber eigentlich, ja, ne? Und da habe ich gedacht, okay, ja, musst du, wenn du jetzt mal vor Leuten einen Vortrag zum Thema Networking hältst, musst du als Beispiel mal, ja, musst du das als Beispiel mal erzählen, ja, dass das halt nicht der Bringer ist. Das ist die verschärfte Variante von Ehepartner mitbringen, ja. Ja. Ja. Gut. Sehr Lieber schön. Thorsten, vielen, vielen Dank. Ich Wir hätten es danke. natürlich, ich hätte noch viel häufiger da reinpieksen müssen. Glaube ich, piek's noch mal rein. Ich piek's noch mal nur ganz kurz rein, einfach zum Amüsieren, nicht mehr zum Beantworten. So, Irrtum Nummer 49. Internetnetzwerke machen es Fake-Usern leicht und machen Networking kaputt. Das war natürlich visionär, ne? Aber ich sag mal, eigentlich die Fake-Leute erkennt man digital sehr, sehr schnell, ne? Ja, das Oder? auf jeden Fall. Ja, erkennst du. Also, Erkennst du. Aber gibt halt viele, ne? Also es ist schon nervig, die mal wegzulöschen, also ich meine, das Buch ist wie gesagt uralt, da war das, diese Fake-Kontakte noch so in den Kinderschuhen momentan. Bei Xing nervt mich das wirklich. Also bei Xing habe ich irgendwie 5 bis 10 annähernd pro Tag, die da reinkommen. Das Hatte ich nervt einfach. phasenweise, ist jetzt besser. Ja, jetzt ist wieder besser. Vor ein paar Monaten war es ganz Es extrem. war Jetzt habe ich extrem und das ich Gefühl, habe sie haben es es wieder ein bisschen in den sogar Griff dann, gekriegt. ich habe es mal gepostet, ich habe es bei Xing irgendwie durchaus Geschäftsführungsmenschen geschickt und habe aber wurde auch nicht mal einer Antwort gewürdigt. Okay. Man hätte ja sagen können, wir sehen das Problem, wir versuchen dem noch Herr zu werden. Das Problem war, früher konnte man die ja erkennen daran, man hat das Bild gesucht und hat dann jemand gefunden mit einem anderen Namen, seit die KI-Bilder so gut sind. Ja, das stimmt. Das erkennst du sie halt eher an den untypischen Profilbildern. Ja, das Ja? stimmt. Also, dass die Profilbilder zu gut aussehen, hätte ich beinahe gesagt. Stimmt. Gut, in diesem Ja, Sinne, vielen ne? Dank. Ja, ich danke dir und wünsche dir heute für deine Gespräche noch alles Gute, die du noch Vielen haben Dank. wirst. Hatten wir vorher. Ich drück dir alle Daumen. Hatten wir jetzt nicht besprochen, nicht, dass ihr denkt, ihr habt was verpasst, das ist aus dem Vorgespräch, aber muss ich noch loswerden. Okay, liebe Leute, lebt lange und in Frieden, möge der Saft mit euch sein. Wir sehen uns beim Back im Bodensee, 4. bis, ihr wisst es jetzt schon, 6. April in Konstanz, 2025, falls ihr das in einem anderen Jahr hört. Bis dann, bye bye. Ciao.